Oden, viertes Buch, 1-4. Von Epoden und Oden. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Epoden und Oden von Horaz. Übersetzt von Johann Heinrich Voss. Oden, viertes Buch, 1-4. 1. An Venus. Lang entfremdete Venus, du regest wieder den Kampf? Gnade mir, gnad! Ich bin nicht mehr jener, den Cinara einst so milde beherrscht. End, o des lieblichen Amors grausame Zeugerin, sanft zu lenken im Joch ihn, der erhärtet schon nah sein zehntes Lustrum fühlt. Geh, wo Jünglinge dir flehen mit Schmeichelruf. Weit wohlzeitiger schwebest du festlich von dem Gespann purpurner Schwän erhöht, dort in Maximus Paulus Haus, wenn ein wackeres Herz du zu entflammen suchst. Er ein edeler Spross und Hold und kein schweigender Hort banger Beschuldigter und unzähliger Künste reich wird im Dienste dir weit tragen das Siegspanier. Und sobald er dem schenkenden Nebenbuhler zum Hohn glücklicher lachen wird, stellt er hart am Albanersee dich aus Marmor empor unter dem Zedernbau. Froh, dort atmest du reichlichen Weihrauch und der Gitar und berezyntischen Opfertibien zugesellt, labt dich süßer Gesang unter Syringenton. Zweimal tages erheben dort dich, o Göttin, vereint Knaben und Mägdelein, die mit schimmerndem Fuß den Grund nach der Salierart stampfen im Drittelschlag. Mich reizt weder die Jugendlust noch antwortender Lieb eitele Hoffnung mehr, noch wetteifernder Bacchustrunk, noch ein frisch um die Schläf duftender Blumenkranz. Doch was, ach, Ligurinus, was rinnt mir heimlich die Trän über die Wang herab? Was doch hemmt die Beredsamkeit, das unrühmlich im Wort lallend die Zunge stockt? Oft im nächtlichen Traumgesicht halt ich schon dich umarmt, oft dem Entflatternden folg ich über das Rasenfeld Mavors, folg ich, wo Flut grausamer dich umwallt. 2. An Iulus Antonius. Wer des Pindar-Schwung zu erreichen strebet, der vertraut sich wächserner Schwing, Iulus. Durch des Dädalkunst, um dem Azurmeere Namen zu geben. Gleich dem bergabrollenden Strom, den Regen über sein herkömmliches Ufer anschwellt. Braust einher, grenzlos aus getiefter Mündung, Pindaros strudelnd. Wert des apollinischen Lorbeerlaubes. Ob er durch wild taumelnde Dithyramben neue Laut abwälzt und dem Sturm des Rhythmus ohne Gesetz folgt, ob er gottheit tönt und den gottentsprossenen königsstamm durch welchen gedämpft der frevle berg centaur hinsank und gedämpft chimäras schrecklicher gluthauch ob er nun wen elische palm in himmels wonnen heimführt kämpfer der faust und siegsroß singt und denkmal stellt das vor 100 bildern ehrengeschenk ist oder braut wehklag um den tod des jünglings weint und kraft mannsinn und des goldnen alters sitten hoch zum äther entführt und dunklem erebus mißgönnt viel des luftschwalls hebt den dircäerschwan auf wann er auch antonius dringt in hohe wolkenräum ich selbst dem martinerbienlein ähnlich geartet das sich kost aus thymus in fleiß und arbeit nippend sucht so rings am gehölze tiburs und der bach umuferung bild ich kleiner mühsame liedlein tön o du hochsänger mit vollerm anschlag cäsars lob wann einst er gezähmt emporführt durch der weih anhöhn in verdientem festland wilde sugambrer über den nichts größres der erd und bessres nicht das schicksal gab und die huld der götter noch hinfort je gibt ob erneut in gold auch glänze die urzeit töne du wie fröhliche tag und ringsher spiel die stadt darbeut da zurück ersehnet kam der held augustus wie leer von rechtes händeln der markt ist dann wo ich auch rede was ohr verdienet werd ich laut einstimmen und o du sonne heere du preisvolle durch cäsars heimkehr selige sing ich und weil du vorwandelst io triumph dann rufen wir nicht einmal Io Triumph, dann ruft die Stadt ringsum und gestreut wird Weihrauch segnenden Göttern. Dich befreien 10 Pfarren und 10 der Kühe, mich ein zart Stierkalb nach verlassener Mutter, das, umgrünt vom Kraute, zum Jüngling anwächst. Meinem Gelübde. Auf der Stirn nachahmend das krumme Feuer Lunas, die neu kehret zum dritten Aufgang, wo das Mahl abzeichnet wie Schnee von Ansehn, übrigens rötlich. 3. An Melpomene. Wen, Melpomene, du einmal sahst mit gütigem Aug, als er geboren ward, nicht wird solchen der Isthmuskampf durch Fausttugend erhöhn. Nicht in Olympias Rennbahn trägt ihn ein Sturmgespann, als ob Sieger. Auch nie führe den delischem Lorbeerkranz den Eroberer, weil er tilgte den Trotz schwindelnder Könige glanzvoll zum Kapitol Triumph. aber wellengeräusch fruchtbarer Tiburaun und dichtgrünender haine nacht wird äolischen geist hoher gesäng ihm wehn. Der weltherrschenden Romaburg anwachs würdiget mich in der gelobeten sänger heiligen chor zu rein. Und schon weniger nagt neidischer zahn an mir. O, die goldenem saitenspiel harmonien entlockt göttin Pierias. O, die selber dem stummen fisch mächtig wäre des Schwans Töne nach Lust zu leihn. Ganz dein Ehrengeschenk ist dies, das mit Fingern mich zeigt, wer da vorübergeht, mich, den Meister des Römergesangs, dass mein Streben gefällt, wenn es gefällt, ist dein. 4. Lob des Drusus, sowie den donnertragenden Adeler, dem Zeus die Herrschaft streifender Vögel gab, der Götterfürst, ihn treu erfahrend, bei Ganymedes dem Blondgelockten, vormals die Jugend und die ererbte Kraft dem Nest der Mühn Unkundigen noch enttrieb und nach geklärten Regenschauern lenzliche Wind ungewohnte Schwüng ihm, dem bangen Neuling, lehreten, bald zur Hürt als Feind hinabstürzt feuriger Ungestüm, nun gegen Drachenbrut, die anringt, drängt die Begierde des Mahls und Kampfes. So wie im fröhlich nährenden Tal das Reh ihn, dem die falbe Mutter die Brust verbot, den Milch entwöhnten Leun vom jungen Zahne bestimmt zu verbluten sahe, so sahn am Abhang rätischer Alpenhöhn mit Krieg den Drusus walten Vindeliker, woher entstammter Brauch aus Urzeit, dort amazonischer Axt Bewaffnung der Rechten darbot, lehnt ich zu forschen ab, nicht alles durchschaun dürfen wir. Doch die lang und weit umher siegreichen Scharen wieder durch Jünglingsrat besieget empfanden, was doch Seele von edlem Trieb wohlaufgenähret unter des Heiles Dach vermochte, was Augustus Vaterherz für die Söhne vom Stamm des Nero. Ein gut Geschlecht wird Guten und Biederen. Am Ross erscheint, am Pfarren erscheint der Mut der Väter. Nicht wehrlose Tauben werden gezeugt vom beherzten Adler. Doch Lehre fördert innerer Tugend Keim und rechter Anbau stärkt mit Gedeihn das Herz. Sobald der Sittenzucht ermangelt, schänden, was edel entspross, die Laster. Was du, o Roma, deinen Neronen dankst, zeugest Metaurus Strömung und Hasdrubals Hinsturz und nach verscheuchtem Dunkel Latiums herrlicher Tag in Klarheit, der hold zuerst anlächelt in Überfluss. da gras der afer italer städte durch wie glut durch kiengehölz wie eurus durch die sikulische wog einherfuhr nunmehr erhub sich glücklicher stets im kampf die römerjugend und von entweihendem karthager aufruhr öde tempel stellten empor die gestürzten götter und endlich sprach der trügende Hannibal wir hirschen ähnlich reißender wölfe raub verfolgen selber sie die wahrlich meiden und fliehn wie ein hochtriumph ist dies volk das kraftvoll ilischem brand entrückt durch sturm der tusker wogen sein heiliges und söhn und hochbetagte väter trug in das reich der ausonenstädte wie wenn der steineicheste das beil beschor auf höhn des dunkellaubigen algidus durch schaden durch gemord entlehnt es mut und gewalt von dem eisen selber nicht wuchs die hydra stärker aus wund erneut dem als besiegt schon eifernden Herkules. Nicht nährt ein größeres Ungeheuer Kolchis im Schoß und Echions Theben. Versenkt's in Meerflut, herrlicher steigt's hervor, ringt gegen, plötzlich streckt es in frischer Kraft den Sieger preisvoll und vollendet Kämpfe der Gattinnen Wonnerzählung. Nicht fürder send ich, stolze Verkündiger, zu dir, Karthago. Nun ist entflohn, entflohn die Hoffnung ganz, und unseres Namens Ehre, da Hasdrubal sank, geschwunden. Nichts wahrlich, was nicht Claudia Arm vollbringt, dieweil mit Segenswinke sie Jupiter verteidigt und stets wache Sorgfalt löset aus spitzigen Jähn des Krieges. Ende von Oden, 4. Buch, 1-4.